Упражнение 3, страница 69. А. Vater, viel. 4. Vogel. Volk, voll, von. Vor, vormittags, Vortrag, vorbereiten, verstehen, verbinden, verbessern, vergessen, Verkehr, Verkäufer, Verlauf, Versammlung.